Ich muss anders an den Tod denken. Der Tod macht mich neugierig. Der Tod von Kindern. Der Tod von Freunden. Mein eigener Tod ist mir immer noch ein Rätsel. In meiner Welt glauben die Menschen, dass der Tag des Todes Schicksal besteht. In meiner Welt muss man ein lebenswertes Leben gelebt haben, bevor man über den Tod nachdenkt. In meiner Welt bin ich ständig hin und her gerissen. Soll ich mich selbst umweinen? Soll ich mich selbst umweinen? In meiner Welt muss man ein lebenswertes Leben gelebt haben, bevor man über den Tod nachdenkt. In meiner Welt bin ich ständig hin und her gerissen. Soll ich mich selbst umbringen? Oder jeden, der meiner Nähe ist? Töten Sie mich! Tun Sie nicht weh, bitte!